Die Zeitung Rodong Sinmun vom 11. Mai brachte einen Kommentar mit dem Titel »Was zeigt das Wettrüsten der Großmächte?« Im Kommentar hieß es: Zurzeit entwickeln sich die Beziehungen zwischen China und Indien völlig ungewöhnlich. Nach dem Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Indiens kommt es zwischen den beiden Ländern zum Beispiel zum Konflikt und verschärfen sich die Widersprüche. Auch China startete eine interkontinentale ballistische Rakete neuen Typs und gab bekannt, dass diese für Krieg einsetzen würde und unternimmt eine aktive militärische und diplomatische Offensive für die Schaffung seiner strategischen Stützpunkte in der Umgebung Indiens. So bemüht sich China darum, Pakistan auf seine Seite zu ziehen und verhindert die Tätigkeit Indiens dazu, auf der UNO-Arena seine Stellung und sein Stimmrecht zu erhöhen. Indien behauptet über die Massenmedien, dass China im internationalen Egoismus die USA weit übertreffe, führt öfters die Testschüsse verschiedener neuer Raketen durch und festigt die politisch-militärischen Bande mit den Nachbarländern wie Bangladesch und Nepal. Es fördert die Beziehungen zu Taiwan und lud sogar Dalai Lama den 14. ein, der für die Unabhängigkeit von Tibet eintritt. Das geht China auf die Nerven. Indien wünscht nicht die Verletzung seiner strategischen Interessen. Einige Kräfte wie die USA haben vor, Indien, das sich wegen der Territorialfrage in einem tief verwurzelten Konflikt mit China befindet, für die Zurückhaltung Chinas auszunutzen. Die Realität zeigt eindeutig, dass selbst die Länder mit weitem Territorium, großer Bevölkerung und mächtiger Wirtschaftskraft die Verstärkung eigener Atomstreitkräfte als den besten Weg zur Verteidigung ihrer strategischen Interessen betrachten. Es ist völlig selbstverständlich, dass die DFRK, die von den USA ständig mit Atomwaffen direkt bedroht wird, für Selbstverteidigung die ballistischen Raketen entwickelt und die Atomteste vornimmt.